Und wenn du deine Worte laut vernehmbar äußerst, gewiss so weiß er ja das Geheime und was noch verborgener ist.